Doppelter Körperbau wie ein Bodybuilder. Schnapp ihm einen Basie und marschiere ein zum Promi-Dinner. Und schliff aus Austernschalen. Ständer dich Kopfmassagen, wickel Bitches um den Finger, so wie früher Faustbandagen. Yeah, guck, was diesem Land widerfährt. Ich sorge dafür, dass der Bugatti in diesem Land wieder fährt. So sieht es aus, wenn die Kings wieder mit Rap spucken und alte Dreckstucken verrecken wie Cracknoten. Ich verteile Stiche so wie Stechmücken, nicht nur durch mein Messer, auch bei Bitches, doch behandeln sie wie Sexpuppen. Und ich schlepp massig Götter aufgrund meines krassen Körpers. Wohin es noch geht, steht in den Sternen wie Passwörter. Flieg nach Italien, knall auf Sizilien, Weiber. Und die Schlüpfer liegen im Sande wie Reptilien-Eier. Ich klär deine Bitch, gib ihr den Cock in ihr Emo-Face. Weil ihr dreht sich alles nur ums Loch wie bei DVDs. Jetzt ist alles übernommen, meine Grenze gibt's nicht. Stahlharte Brust, Legende im Biss. Rapper machen ein Obanger, doch sind Blender sonst nichts. Ich hab die Jugend ins Fitnesscenter geschickt. Und ich kämpf für meinen Traum. Ich geb niemals auf, wenn ich falle, steh ich wieder auf. Still an der Faust. Leg mir Steine in den Weg, egal wie groß sie sind, ich hebe sie Deine auf. Bitch hat Lust, hier zu blasen. Ich nehme sie beim Sex in die Arme, dass sie aussieht wie eine Luftakrobatin. Druckvolles Atmen. Ich spritze auf ihren Fummeln und treff mich danach mit ihr Rassist und im Schaufenster bummeln. Doch das Duder kriegt grad Hassstimmung, denn durch meinen Anblick sorge ich bei Lady ständig für eine 180-Grad-Drehung. Wenn ich durch die Stadt schlender, ich bin nicht krass Gangster, doch ein waschechter Banger, legendär wie Bud Spencer. Ich bin ein Prolliger G, Majo aka Befürworter der Polygamie. Ich habe Frauen aus Argentinien, Spanien und Brasilien, die für mich springen, wenn ich sage, wie Amphibien. Machst du Schlappenbares, du kaufst hier Designergürtel in diversen Farben, die ich auch habe, aber durch Kampfsport. Rambo schlagen wäre für mich kein großes Problem, wie für einen Bootskapitän einen Matrosen zu quälen. Ich fahr einen Hammer und G, ihr werdet paranoid. Ich hab die Szene im Griff, wie ein Kamerateam. Deine Jungs stehen hinter dir, bis ich den Ballermann zieh. Auf einmal salutieren sie wie eine Artillerie. Jetzt wird alles übernommen. Meine Grenze gibt's nicht. Stahlharte Brust, Legende im Biss. Rapper machen ein Obanger, doch sind Blender sonst nichts. Ich hab die Jugend ins Fitnesscenter geschickt. Und ich kämpf für meinen Traum. Ich geb niemals auf. Wenn ich falle, steh ich wieder auf. Still an der Faust. Leg mir Steine in den Weg, egal wie groß sie sind, ich hebe sie auf. It's your boy 50 Cent, listening to Studio Master Sound with SMS.